Carsten Zara sitzt in Vera Müllers Büro. Er hat nun seit fast 24 Stunden nicht geschlafen. Trotzdem fühlt er sich sehr gut. Der Papierkorb ist umgekippt. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgerissener Briefumschlag. Daneben mehrere Fotokopien. Zara greift nach dem Telefon und tippt eine Nummer ein. Es dauert lange, bis sich am anderen Ende eine verschlafene Stimme meldet. Hoppe! Hallo, Herr Hoppe. Carsten Zara hier. Wer? Carsten Zara, der Privatdetektiv. Es klickt in der Leitung. Hallo? Sind Sie noch dran? Herr Hoppe? Idiot. Carsten Zara legt den Hörer auf, nimmt wieder ab und drückt die Wahlwiederholungstaste. Hoppe nimmt ab. Seine Stimme klingt jetzt nicht mehr verschlafen, sondern richtig wütend. So eine Unverschämtheit! Wissen Sie eigentlich, wie viel Uhr es ist? Ja, ungefähr 16:45, sagt Carsten Zara. Trotzdem hören Sie mir jetzt bitte kurz zu, okay? Sagt Ihnen der Name Sven Becker etwas? Natürlich! Brandfall 3, die Direktionsvilla der Firma Schlögel. Das Grundstück und die Gebäude gehören Beckers Firma, der SB Immobilientreuhand. Na und? Sie müssen Sven Becker wegen Brandstiftung festnehmen. Warum denn das? Weil er seine Villa selbst angezündet hat. Quatsch! Becker bekommt keinen einzigen Euro für die abgebrannte Villa. Das Gebäude war nicht versichert. Richtig, aber nun hören Sie sich das mal an. Carsten Zara nimmt eine der Fotokopien und liest vor. Gegen den von der Firma SB Immobilientreuhand beantragten Abriss der Produktionshallen gibt es keine Einwände. Allerdings wird die baugeschichtlich wertvolle Direktionsvilla mit sofortiger Wirkung unter Denkmalschutz gestellt. Tut mir leid, Zara. Ich verstehe Sie noch immer nicht. Die Villa war also wertvoll? Also warum sollte Becker sie anzünden? Becker will das Grundstück an eine Firma verkaufen, die dort ein großes Bürogebäude plant. Tatsächlich? Die Stimme des Beamten klingt plötzlich sehr interessiert. Leider klappt das Geschäft nur, wenn die Villa weg ist. Denn die steht mitten auf dem Grundstück. Ohne Villa ist das Grundstück 8 Millionen wert. Mit Villa fast nichts. Verstehen Sie jetzt? Woher wissen Sie das alles? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich gute Kontakte habe. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es der SB Immobilientreuhand schlecht geht. Sehr schlecht sogar. Becker hat einige alte Industriegrundstücke, die er nur mit Verlust verkaufen kann. Dazu gehören auch die mechanischen Werkstätten Sendling, wo Leo Dürr den kleinen Unfall mit seinem Moped hatte. Muss ich Ihnen erklären, was das bedeutet, oder können Sie eins und eins zusammenzählen?